So, wir machen das so, dass ich zunächst ungefähr eine halbe Stunde was erzählen werde und dann Jan. Ich hoffe, dass wir das in einer Stunde ungefähr hinkriegen. Wenn nicht, dauert es ein bisschen länger. Ich fange auch direkt mit einem Wolfgang Port-Zitat an, das vielleicht so ein bisschen das Problem zusammenfasst, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das ist aus dem Text Vernunft und Geschichte bei Marx von 1978. Unter der Voraussetzung, dass es eine proletarische Revolution geben würde, konnte Marx das Kapital begreifen, weil es als Vorstufe zum Verein freier Menschen tatsächlich vernünftig war. Das heißt aber, nur unter der Voraussetzung, dass die Revolution auch wirklich gemacht wird, ist die Theorie, die das Kapital als Vorstufe zum Verein freier Menschen begreift, im strengen Sinn richtig gewesen. Diese Beurteilung der marxischen Kritik der politischen Ökonomie ist in hohem Maße erklärungsbedürftig und das umso mehr, als sich mittlerweile eine Marx-Lesart weitgehend durchgesetzt hat, die den vermeintlichen wissenschaftlichen Kern der marxischen Kritik strikt von Marx-kommunistischer Perspektive und von den realen politischen Umständen und historischen Entwicklungen abtrennt. Dagegen will ich hier ausführen, dass Marx' Kritik der politischen Ökonomie ihre innere Ausrichtung nicht zuletzt aus dem als historisch zu verwirklichende Wahrheit begriffenen Kommunismus bezieht, hier also eine erkenntnistheoretische Grundlage des Kapitals zu finden ist und dieses Werk auch nur so als systematische Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise als eines negativen, verkehrten Vergesellschaftungsmodus plausibel wird, dem die Menschen unterworfen sind, weil und solange sie ihre Geschichte noch nicht selbstbewusst machen. Dieser Begriff der kapitalistischen Produktionsweise hat sein Wahrheitskriterium in nichts Geringerem als der Aufhebung dieses negativen gesellschaftlichen Verhältnisses selbst. Wenn man diesen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Revolution ernst nimmt, wird aber auch das massive Problem sichtbar, vor dem materialistische Gesellschaftskritik angesichts des konkreten geschichtlichen Fortschreitens dieser Gesellschaft im 20. Jahrhundert steht. Ich werde daher also jetzt im Folgenden zunächst recht ausführlich erklären, wie wir denken, dass man mit Marx materialistische Kritik und auch ihren historischen Zeitkern verstehen muss, damit Jan dann darauf aufbauen plausibel machen kann, warum materialistische Kritik in eine fundamentale Krise geraten ist, in der sich das endlose Ende des Kapitals, wie wir es hier nennen, reflektiert. Bereits 1843 schreibt Marx, dass der Kritiker aus den, Zitat, Formen der existierenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit als ihr Sollen und ihren Endzweck entwickeln kann, und zwar nur deshalb, weil die Vernunft im Bestehenden schon existiert, nur nicht in der vernünftigen Form. Als im emphatischen Sinne wahr erweist sich das Ganze für Marx, anders als etwa für Hegel, dementsprechend erst, wenn diese in den Verhältnissen in verkehrter Form bereits bestehende Vernunft praktisch verwirklicht wird. Wenn die Verhältnisse also unter die bewussten Bestimmungen der vereinigten Menschen als eines vorausgesetzten Subjekts, wie er sagt, gestellt sind. Wissenschaft, deren Ziel Wahrheit ist, geht es entsprechend um die kritische Erkenntnis der Bedingungen der Bewegung, die selbst die materiellen Bedingungen der Emanzipation produziere, wie Marx Jahre später schreiben wird. Wenn Marx also in seinem Frühwerk die Geschichte als bislang den Menschen entfremdeten Prozess der Entfaltung ihrer praktischen menschlichen Wesenskräfte, ihres Gattungswesens begreift, die Industrie sei etwa das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, dann kann nur eine solche Wissenschaft wahr sein, die die entfremdete Gesellschaft als ein Ganzes darstellen kann, dessen reale Widersprüche es über sich hinaustreiben, auf die noch ausstehende, praktisch verwirklichte Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen, schreibt Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten. In diesem Sinne kann die kapitalistische Gesellschaft also nur begrifflich gefasst werden im Lichte der Möglichkeit des Kommunismus, in welchem die Widersprüche der bisherigen verkehrten, herrschaftsförmigen Gesellschaft wahrhaft aufgelöst sein werden. Ist der Kommunismus also die geschichtlich dann erst durchgesetzte Wahrheit dieser noch unwahren Gesellschaft? Oder in Marcuses Worten, etwas ist dann wahr, wenn es ist, was es sein kann, indem es alle seine objektiven Möglichkeiten verwirklicht. Daraus erklärt sich dann aber, warum Utopie, also der Nichtort Utopos, in Marx eigenem Verständnis nichts ist, woran sich seine kommunistische Kritik orientieren kann, sondern er sie als der Sache bloß äußeren Maßstab kritisiert. Man denke an seine Polemik gegen die utopischen Sozialisten. Während er zu zeigen versucht hat, dass die vernünftige, befreite Gesellschaft als Kritikmaßstab aus den bestehenden Falschen immanent entfaltet werden muss und kann. In der deutschen Ideologie ist so entsprechend auch der Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Sind die Verhältnisse also als solche zu begreifen, die diese Bewegung aus sich selbst erst hervorbringen? Allerdings formuliert Marx zu dieser Zeit auch in der zweiten Feuerbach-These, die Frage, ob dem menschlichen Denken, also auch seiner Theorie, gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das heißt Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Marx geht es also einerseits darum, die Möglichkeit der vernünftigen, also befreiten Gesellschaft aus den Verhältnissen selbst zu erklären. Andererseits gehört aber, wie Horkheimer einmal formuliert hat, überhaupt ein bestimmtes Interesse dazu, diese Tendenzen zu erfahren und wahrzunehmen. Und das wiederum heißt aber nun keineswegs, dass hier der Kommunismus als ein bloß willkürlicher, von außen an die bürgerliche Gesellschaft herangetragener, normativer, moralischer, utopischer Maßstab wäre, sondern Marx wissenschaftliches Unternehmen besteht gerade darin, diese Voraussetzung, diesen Maßstab seiner Forschung sozusagen einzuholen durch die wissenschaftliche und materialistische Darstellung der Verhältnisse als eben solcher Verhältnisse, die den Kommunismus als die aus ihnen selbst entstehende wirkliche Bewegung begründen. Genau das ist historisch-materialistische Kritik bei Marx. Nur weil und wenn der Kommunismus, also die vernünftige Organisation der menschlichen Beziehungen, als bestimmte Negation der bürgerlichen Gesellschaft praktisch möglich ist, dieser Gesellschaft selbst innewohnt und so auch erst vernünftig gedacht werden kann, nur deshalb und dann lässt sich diese Gesellschaft überhaupt als ein negativer, also noch nicht vernünftiger Zustand begreifen. Die vernünftige wissenschaftliche Erkenntnis der bürgerlichen Gesellschaft ist also gar nicht anders möglich, denn als deren Kritik, und sie steht als solche Kritik mit Perspektive auf die vermeintlich anstehende kommunistische Abschaffung eben dieser Gesellschaft in einem notwendigen, nicht auflösbaren Zusammenhang. Wenn man nun vor diesem Hintergrund das Kapital liest und auch noch die 9 Jahre zuvor verfassten Grundrisse zur Hand nimmt, will man vielleicht erkennen können, dass auch hier dieser Zusammenhang von Wahrheit und Revolution an allen Ecken und Enden vorhanden ist. Oder man gibt sich halt alle Mühe, all diese Stellen falsch oder umzuinterpretieren und, wo das nicht klappt, das als exoterisch abzuspalten, was irgendwie nach Geschichtsphilosophie oder Revolutionsemphase klingt. Wie das nicht nur bei der seminarmarxistischen Kapitallektüre oft Usus ist, sondern auch in der neuerdings wieder etwas populäreren fundamentalen Wertkritik mit ihrer Rede vom doppelten Marx. Um diesen Zusammenhang von Wahrheit und Revolution in Marx-Kritik nicht bloß zu behaupten, will ich jetzt ein paar Beispielen ins Detail gehen. Es wird vielleicht ein bisschen trocken, aber gut. Wenn Marx im ersten Kapitel des Kapital einen Verein freier Menschen als Beispiel für eine bewusste Form der Arbeitsteilung und Arbeitszeitmessung anführt, dann tut er das auch, um zu zeigen, dass im Kontrast dazu die bürgerliche Vergesellschaftungsform nicht nur ein historisches Produkt, ein gewordenes ist und Ware und Wert damit keineswegs die natürliche Form der Arbeitsprodukte sind, sondern dass die bürgerlichen Verhältnisse noch nicht vernünftig, also ein noch werdendes sind. Dieses noch nicht, das besonders prominent auch die Grundrisse-Manuskripte durchzieht, in denen Marx zum Beispiel die Fremdartigkeit und Selbstständigkeit des Zusammenhangs der Individuen im Warenverhältnis als Beweis dafür anführt, dass sie noch in der Schöpfung der Bedingungen ihres sozialen Lebens begriffen sind, statt von diesen Bedingungen aus erst begonnen zu haben. Das war ein Zitat. Dieses noch nicht also lässt sich etwa durch die Kontrastierung nur mit vorbürgerlichen Produktions- und Verteilungsweisen überhaupt nicht aufzeigen, da die wiederum, so Marx, nur auf naturwüchsiger und politischer, patriarchaler oder feudaler Über- und Unterordnung der Individuen untereinander beruhen, also noch unvernünftiger sind als die bürgerliche Vergesellschaftungsform selbst. Marx geht es darum, am Wert- und Tauschverhältnis aufzuzeigen, dass die Verselbstständigung der gesellschaftlichen Beziehungen im Wert, Zitat, notwendiges Resultat dessen ist, dass der Ausgangspunkt nicht das freie gesellschaftliche Individuum ist. Im Fetischkapitel heißt es bei Marx dann weiter, und viele von euch werden die folgenden Zitate natürlich kennen, aber hear me out. Indem die Menschen im Warentausch ihre Produkte aufeinander als Werte beziehen, beziehen sie ihre verschiedenen Arbeit aufeinander als menschliche Arbeit, die ihrerseits ihnen so jedoch notwendig in sachlicher Hülle, nämlich in Form von Ware und Geld, gegenübertritt. Das Resultat ist einerseits eine reale gesellschaftliche Verkehrung, Zitat Marx, die eigene gesellschaftliche Bewegung der Produzenten besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Und diese gesellschaftliche Verkehrung wird andererseits durch die Wertform selbst sachlich verschleiert, sodass die Menschen nicht wissen, dass sie im Warentausch ihre verschiedenen Arbeiten abstrakt menschlicher Arbeit, also der wertbildenden Substanz, gleichsetzen. Die ganze Tragweite der von Marx eingeführten Kategorie der abstrakten menschlichen Arbeit, die sich in der Wertform der von unabhängigen Privatarbeiten als Waren hergestellten Gebrauchsgegenstände ausdrückt, wird dann noch deutlicher im Zusammenhang mit seinem sich hier anschließenden Gedanken der Entsprechung von wahren Gesellschaft und protestantischem Christentum. Zitat Marx, Kapital. Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, also als Werten zu verhalten und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten aufeinander zu beziehen als gleiche menschliche Arbeit, ist das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus und so weiter, die entsprechendste Religionsform. Was Marx mit dieser Entsprechung verdeutlichen will, muss einer vorwiegend nur analytischen Lesart des Kapital entgehen. Wenn zum Beispiel Michael Heinrich meint, die Entsprechung bestünde darin, dass im Christentum von den konkreten Unterschieden der Menschen, indem sie vor Gott als seine Geschöpfe gleich seien, auf ähnliche Weise abstrahiert werde, wie im Warentausch von jeder konkreten Bestimmung und Unterschiedlichkeit der konkreten Menschen und ihrer Arbeiten, dann erkennt er weder die Herkunft noch den Sinn des Arguments, das man schon von Marx früh weg und dessen Beeinflussung durch Feuerbachs Religionskritik her kennen könnte. Gott ist nicht einfach nur eine Abstraktion von den konkreten Unterschieden der Menschen, sondern in Gott, so Feuerbach, schauen die Menschen ihr eigenes Wesen an, also das, was sie miteinander als menschliche Gattung und damit als Gleiche ausmacht. Und das externalisieren sie in eine unwesentliche Instanz, also Gott, die dann als das Verbindende zwischen den Menschen erscheint. Der junge Marx wird als Grund für dieses verkehrte Weltbewusstsein die verkehrte Welt selbst ausmachen und zu untersuchen beginnen. So erkennt Marx dann sowohl im modernen politischen Staat als auch im Geld reale Formen einer solchen verkehrten Vermittlung. Wie im Geld das, Zitat Marx, entäußerte Vermögen der Menschheit selbstständige Gestalt annimmt, So tritt den Menschen, die in bürgerlichen Verhältnissen einander nur als egoistische Einzelne gegenüberstehen, ihr gemeinsames Band, ihr Gattungswesen als politischer Staat entgegen, in welchen, Zitat, der wahre Mensch erst in der Gestalt des abstrakten Citoyen anerkannt ist. Ist mit anderen Worten im Staat wie auch im Geld die Menschheit also bisher nur eine abstrakte, keine wirkliche Allgemeinheit. In diesem Sinne muss auch der Begriff der abstrakten menschlichen Arbeit verstanden werden. Er drückt mehr aus als bloß eine von jeglicher konkreten, sich hier unterschiedlich äußernden, praktischen Privatarbeit vollzogene Abstraktion, die sich im Wert ausdrückt und in dessen gegenständlicher Form, einem allgemeingültigen Tauschwert, tatsächlich reale Existenz hat. Das ist alles richtig, aber abstrakte menschliche Arbeit muss zugleich im Sinne dieses noch nicht, von dem ich gerade gesprochen habe, verstanden werden. Unter den bürgerlichen Verhältnissen des universellen Warentauschs erhält die menschliche Arbeit, als das Marx sagt so, gemeinsame Vermögen der menschlichen Gattung im Wert zum ersten Mal den allgemeinen gesellschaftlichen Charakter, den sie in vorbürgerlichen Formen der Arbeitsteilung und Produktion nie hatte. Doch erscheint dieses Gemeinsame hier eben auch völlig losgelöst von den wirklichen, konkreten und vor allem nur privat, also unmittelbar ungesellschaftlich verausgabten Arbeiten in sachlicher Hülle, ist also nur abstrakt verwirklicht. Zum einen ist die im Wert vergegenständlichte abstrakte menschliche bzw. gleiche Arbeit also nicht nur eine Absehung von den konkret unterschiedlichen Arbeiten, die die verschiedenen Gebrauchswerte produzieren, sondern was im Wert als, wie Marx sagt, ein Verhängnis außer den Menschen existiert, ist ihr gemeinsames Vermögen, das von ihren konkreten Arbeiten abgezogen, getrennt ist und die so ihrerseits umgekehrt eben unmittelbar nur als private, ungesellschaftliche Arbeiten verausgabt werden, also auch allein in der Form der Unterschiedlichkeit in Betracht kommen. Zum anderen aber begreift Marx ganz explizit etwa in den Grundrissen, unter dem Wert als der von den realen Menschen getrennten Gemeinschaftlichkeit ihrer Arbeiten und damit Verkörperung der abstrakten Arbeit zugleich auch die Form, in der auf verkehrte Weise und sachlich vermittelt sich überhaupt erst, Zitat, ein System des allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse und universeller Vermögen bildet, worin die Menschen, allerdings erst an sich, ihnen äußerlich, ihre praktischen Kräfte zu einer Universalität entwickeln, die schließlich die in einem Verein freier Menschen verwirklichte, Zitat, Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens ermöglicht. Mit dem Fetischcharakter der Ware und seinem Geheimnis drückt Marx also noch mehr aus als nur die Eigentümlichkeit, dass die Warenform, Zitat, den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften der Dinge zurückspiegelt und der gesellschaftliche Zusammenhang nur durch ihre sachliche Vermittlung zusammenkommt. Gerade das Beispiel des Vereins freier Menschen in Fetischkapitel. Der Hinweis auf die Entsprechung von Warentauschgesellschaft und Protestantismus und besonders die Feststellung von Marx, dass den ökonomischen Formen der bürgerlichen Gesellschaft, Zitat, auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, zeugen davon, dass innerhalb und sogar erst durch dieses in der Warenform sich ausdrückende Quid pro Quo, also durch diese Verkehrung, sich die geschichtliche Entwicklung auf die vernünftige kommunistische Gesellschaft als deren bestimmte Negation hin eröffnet. Und mehr noch, es zeigt sich, dass Marx umgekehrt hinter das Geheimnisvolle der Warenform deshalb kommen kann, weil er die bürgerlichen Formen, die er in den Feuerthesen, wie er in den Feuerbach-Thesen schreibt, vom Standpunkt der allerdings zunächst nur theoretisch vorweggenommenen menschlichen Gesellschaft aus als notwendige Erscheinung von noch unvernünftigen, nicht unter den planmäßigen Bestimmungen eines selbstbewussten Subjekts stehenden Verhältnissen aus ins Visier nimmt. Marx kann also, und darauf will ich mit diesen etwas detaillierteren Ausführungen hinaus, den kapitalistischen Gesellschaftszustand gar nicht allein als das, was er unmittelbar ist, darstellen, ohne ihn zugleich als noch unvernünftigen, notwendig über sich historisch hinausweisenden zu begreifen. Marx' Begriffe fassen ihren Gegenstand als einen historisch nicht nur gewordenen, sondern werdenden. Sie fassen die ökonomischen Formen unter der Perspektive des noch nicht, der befreiten Gesellschaft, deren, Zitat Marx, historische Voraussetzungen sich in diesen Formen als Foreshadowing der Zukunft bereits angedeutet entwickeln und behandelt sie also als vergänglich über sich hinausweisend. Die Wahrheit des Kapitals wäre demnach, dass es das, was es ist, nicht bleiben kann, sondern sich mit Notwendigkeit selbst transzendiert, und nur eine Darstellung, die das begrifflich erfassen kann, wäre bei Marx überhaupt wissenschaftlich. Wenn Marx allerdings die ökonomischen Kategorien als verkehrte Formen versteht, in denen wahrer menschlicher Reichtum und das praktische menschliche Gattungsvermögen erstmals in allgemeiner, jedoch noch abstrakter Weise erscheinen und sich entwickeln, wenn er das Kapital also begrifflich unter die Bestimmungen der Vernunft setzt, um es als verkehrten, noch unvernünftigen Zustand kritisieren zu können, dann muss er andererseits den Kommunismus auch als notwendige, bestimmte Negation darstellen. Denn diesem kommt hier im Grunde die Beweislast für die Richtigkeit von Marx' Erkenntnisvoraussetzungen zu. Das erklärt auch, weshalb Marx zum Beispiel im Kapitel über die Maschinerie und große Industrie ausführlich schildert, wie mit der zunehmenden reellen Subsumption der Arbeit unter den fortschreitenden technologisierten Arbeitsprozess des modernen kapitalistischen Fabriksystems sich die Menschen erst zu, Zitat, total entwickelten Individuen entfalten müssen, sich also an sich die Allgemeinheit des Arbeiters ausbilde und dieses System daher der Ausgangspunkt der sozialen Revolution sei, indem es, Zitat, die Bildungselemente einer neuen und die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft heranreife. Und das erklärt auch das mittlerweile berüchtigte Kapitel über die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, worin Marx genau das dann zu Ende denkt. Während der Traditionsmarxismus darin den Beweis sieht, dass den Sozialismus weder Ochs noch Esel aufhalten können, werden diese Marx'schen Ausführungen von den Werttheorie-Seminaristen und der fundamentalen Wertkritik einfach als exoterischer Ballast abgeworfen. Weder die einen noch die anderen interessieren sich dafür, dass an diesen Ausführungen vielmehr sich das grundlegende Problem offenbart und sich die Krise bereits andeutet, mit denen jede Gesellschaftskritik, die einen solchen auf die Wirklichkeit abziehenden Wahrheitsanspruch hat, zwingend konfrontiert ist. Ob die kritische Darstellung der kapitalistischen Gesellschaft, wie Marx sie leistet, sich im emphatischen Sinne als wahr und der Kommunismus sich wirklich als bestimmte Negation des Kapitals erweisen wird, ist, wie Marx eben schon 1845 wusste, keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das heißt Wirklichkeit und Machtdiesseitigkeit seines Denkens beweisen. Wenn diese Praxis aber ausbleibt, darauf reflektiert das Port-Zitat, das ich eingangs gebracht habe, dann stehen wir vor einem ganz grundlegenden Problem, nämlich der Antiquiertheit dieser Kritik. Was meine ich damit? Mit Antiquiertheit behaupte ich nicht, die Marx'sche Kritik sei nicht mehr richtig, sondern ich will auf deren Zeitkern hinweisen. Dass Marx gerade aufgrund seiner kommunistischen Perspektive die kapitalistische Gesellschaftsform als einen verkehrten, noch nicht vernünftigen Zusammenhang menschlicher Beziehungen erkennen, wissenschaftlich stringent darstellen und den Kommunismus als dessen notwendige Aufhebung annehmen konnte, wurde möglich in einer spezifischen historischen Konstellation, in die auch seine Kritik zudem praktisch eingreifen sollte. Diese Konstellation ist vom weiteren Gang der Geschichte in gewisser Weise überholt oder unterminiert worden. Nicht nur sind im 20. Jahrhundert alle realen Anläufe einer wirklichen Befreiung an der Übermacht der Verhältnisse oder aber, gelinde gesagt, an sich selbst gescheitert. Man denke an die Rolle der Sozialdemokratie als Schule der Dressierung und Systemintegration der Arbeiterbewegung einerseits, an den bolschewistischen Terror, der nicht erst unter Stalin anfing, andererseits. Vor allem sind die Menschen auch im Zuge der Totalisierung der kapitalistischen Vergesellschaftung und der reellen Subsumption unter das Kapital, anders als Marx dachte, derart integriert worden und bringen sie ein so hohes Maß an Energie auf, diesen prekären Status bei Strafe ihres individuellen Untergangs aufrechtzuerhalten, dass sie die vernünftige Überwindung dieser Verhältnisse, selbst da, wo sie offensichtlich unter ihnen leiden, kaum mehr denken können. Stattdessen sind unter Massenbeteiligung Menschheitsverbrechen von einem solchen Ausmaß, einer solchen Monstrosität möglich und real geworden, als Fanal dafür steht Auschwitz, dass im Angesicht ihrer Erfahrung Marx' Perspektive auf die Möglichkeit des Vereins freier Menschen und damit auch, auch die von dieser Perspektive untrennbare Kritik der Verhältnisse in der Tat alt aussehen. Angesichts des realen Triumphs des mörderischen Massenwahns, das sei jetzt nur nebenbei angemerkt, die Zentralität der Ideologiekritik von kritischer Theorie abzuspalten und diese kritische Theorie wieder auf die Analyse des Grundwiderspruchs von Lohnarbeit und Kapital runterbringen zu wollen, wie Sabine Hollewelle das tut und hier getan hat vor ein paar Wochen, ist mindestens geschmacklos. Aber auch, dass beim Großteil der heutigen werttheoretischen und wertkritischen Marx-Forschung so weit verbreitete Unverständnis gegenüber dem unauflösbaren Zusammenhang von Wahrheit und Revolution bei Marx und das gängige Abspalten jener als Geschichtsphilosophie verächtlich gemachten Motive und Argumente vom vermeintlich für sich stehenden wissenschaftlichen Kern der Kritik der politischen Ökonomie müssen als Symptom der Verdrängung, der unbewussten Entledigung von Erfahrungen, mit denen wir alle nicht mehr fertig werden, wie Hannah Arendt einmal gesagt hat, oder auch einfach als trügerische Beruhigung verstanden werden, dass die Wissenschaft zum Glück über derlei profane Probleme erhaben sei. Hat man erstmal die Frage der Revolution aus ihrem Zusammenhang mit der Kritik der politischen Ökonomie von Marx herausgelöst und erledigt, kann man sich emsig mit der reinen Wissenschaft beschäftigen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass und wie die stattdessen im 20. Jahrhundert stattgefundene Barbarei, also die reale Gegenrevolution, die materialistische Gesellschaftskritik nicht unberührt gelassen hat. Damit gebe ich jetzt erstmal weiter an Jan. Ja, vielen Dank. Ich springe etwas nach vorne und schließe direkt an. In Deutschland setzte circa 10 Jahre nach der 68er-Revolte nicht nur eine kritische Reflexion der Protestbewegung samt ihrem Scheitern ein, es folgte auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Marxischen Revolutionstheorie, bei der die sich nun deutlich abzeichnende gegenwärtige Krise des Marxismus zum Gegenstand wurde. Beispielhaft kann hier Wolfgang Porths Theorie des Gebrauchswerts genannt werden, die als Ausdruck der Trauer um die nicht verwirklichte Vernunft in der Geschichte interpretiert werden kann. Ausgehend von der Erfahrung, dass den verschiedenen Dingen des Alltags während der Protestbewegung für kurze Zeit ein Gebrauchswert zukam, die Welt nach dem Protest jedoch im Begriff war, Zitat, allmählich die Gestalt völliger Unbrauchbarkeit für die Menschen anzunehmen, blickte Porth zurück auf die Marxische Kritik. Die Vernunft, die dem Kapitalverhältnis laut Porth einmal innegewohnt hatte, also ihr Gebrauchswert par excellence, lag noch bei Marx genau darin, dass das Kapital selbst erst die Möglichkeit eröffnet hatte, die Geschichte unter die Bestimmung der Vernunft zu setzen. Doch genau der Gebrauchswert des Kapitals, also die produktive Emanzipation vom Naturzwang durch die geschichtsbildende Kraft der als Mehrarbeit gesetzten Arbeit, hat das Kapitalverhältnis laut Porth spätestens mit dem Ende seiner klassisch-liberalen Phase verloren. Der zuvor noch aufgrund seiner Allgemeinheit potenziell revolutionär verwirklichbare Reichtum erhält nun eine konkrete Bestimmung und damit eine wesentliche Einschränkung. Zweck der Produktion ist nun einzig und allein noch die Erhaltung des gegen sein eigenes Wertgesetz zum reellen Gemeinwesen universalisierten Kapitals. Damit sei aber auch der Rechtfertigungsgrund dafür, es allen von ihm über die Welt gebrachten Verheerungen zum Trotz, historisch-materialistisch als Vorstufe zum Verein freier Menschen und deshalb als vernünftig zu begreifen, abhanden gekommen. Porths Kritik trifft damit auch die Möglichkeit radikaler Gesellschaftskritik überhaupt. Während bei Marx, für den so etwas wie ein Verein freier Produzenten noch erahnbar war, weil tatsächlich um ihre Emanzipation kämpfende Menschen in ihrem Kampf, dessen Ziele teilweise schon antizipierten, kommt ihr die Vernunft, wenn auch in falscher Gestalt, nicht mehr objektiv entgegen. Bereits im Marxismus nach Marx wurde die Erfahrung jener Lücke zwischen Theorie und Praxis in verkehrter Form aufgenommen und er wurde seiner Zeit entsprechend, die vom Übergang vom klassischen Liberalismus zum Imperialismus gekennzeichnet war, positivistisch, eine, wie Stapelfeld es nannte, dogmatische Kritik der politischen Ökonomie. Die Revolution, die Marx noch als mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses sich durchsetzend annehmen konnte, wurde in der Theorie des Marxismus nach Marx als Resultat einer Geschichte gesetzt, die als Fortschritt der Produktivkräfte vom Willen und Handeln der Subjekte abgelöst wurde. Die marxische Spekulation auf Befreiung wurde so in eine positive Theorie der Entwicklung verkehrt. Zitat: Revolution, der spontane Bruch mit dem Verlauf der Geschichte und deren Resultat der kapitalistischen Gesellschaft, hat in diesen Thesen keinen Platz. Der Objektivismus hat die Kraft des historischen Subjekts aus der Hand gegeben und eine anonyme Geschichte abgetreten, so Günther Mensching. Dies schien zwar die Hoffnung auf Revolution aufrechtzuerhalten, aber nur um den Preis der Auflösung des Zusammenhangs von Dialektik und Revolution, von Welterkenntnis und Selbsterkenntnis, von Weltveränderung und Selbstveränderung. Die noch bei Marx in Beziehung zueinander stehenden Begriffe treten zum Zwecke der Verwissenschaftlichung auseinander, verlieren ihre bewusst geschichtsphilosophische Bedeutung. Die geschichtsphilosophische Bedeutung wieder freilegen wollte indes Herbert Marcuse, der Ende der 20er Jahre, ähnlich wie Lukács oder Korsch, den Marxismus durch Rückgriff auf die Philosophie wieder als revolutionäre Einheit von Theorie und Praxis begriff. Anders als Lukács und Korsch griff er dabei nicht auf Kant und Hegel, sondern auf eine zeitgemäßere Philosophie zurück, auf die Fundamentalontologie Martin Heideggers. Diese Philosophie stellte für Marcuse einen Neubeginn dar, eine wirklich konkrete Philosophie, die mit ihrer Rede vom Dasein, Existenz, Tod und Sorge zu versprechen schien, nicht vor der Situation nach dem Ersten Weltkrieg auszuweichen. Den in die Krise geratenen Marxismus wollte Marcuse so mit einer Philosophie korrigieren, die zur Beantwortung der Frage nach dem Sein auch auf die Geschichtlichkeit des Daseins einging. Mit Heidegger, so schien es, war in der größten Entfremdung noch ein Erkennen der Verdinglichung möglich, was unter der Anleitung durch Marcuses konkrete Philosophie zur revolutionären Tat führen sollte. Zitat: In all dieser Verfallenheit bleibt aber auf dem Grunde des Daseins ein, wenn auch noch so verdecktes, Verstehen seiner Eigentlichkeit. Immer doch geht es dem Dasein um sein eigenes Sein, und diese existenziell gefasste Sorge wird als das eigentliche Sein des Daseins angesprochen, so Marcuse. Dass Heideggers Philosophie nicht von selbst revolutionär wurde, begriff Marcuse Ende der 20er Jahre noch als einen immanent zu kritisierenden Fehler. Dass Heidegger für sein Programm einer Destruktion der Metaphysik anfangs noch gezwungen war, in den Begriffen eben der von ihm bekämpften Tradition zu schreiben, veranlasste Marcuse zu übersehen, in welcher Weise Heidegger den deutschen Idealismus beerbte. Dass Heidegger vom Dasein statt von den wirklichen gesellschaftlichen Verhältnissen sprach, erschien Marcuse so auch als eine letzte Abstraktheit, eine letzte und widersprüchliche Grenze, die durch ihren noch bürgerlichen Charakter begründet sei. Da Marcuse Heideggers Destruktion der Geschichte der Ontologie als Rückbindung der Ideen an das gesellschaftliche Sein materialistisch umdeuten wollte, bemerkte er so nicht, dass es Heideggers keineswegs versäumte, die Frage nach dem Inhalt zu stellen, sondern seine Philosophie vielmehr eine Form gab, die auf die grundsätzliche Abweisung der Was-Frage als solcher zielte. Wenn Heidegger folglich das große Erbe der Philosophie antritt, dann nur, um ihren Kern in sein Gegenteil umzukehren. Als Selbstaufhebung der Transzendentalphilosophie soll die Metaphysik zugunsten einer Seinsgeschichte aufgelöst werden. Heideggers existenziale Begriffe sind so mit Absicht zwischen den Transzendentalen und den Empirischen angesiedelt und daher eben auch keine Begriffe, sondern Affekte, die sich jeder Beurteilung entziehen. Gegenüber Marcuses materialistischer Umdeutung konnte Heidegger in seiner Zeit auf eine Stimmung setzen, in der der Bürger, wie es Clemens Nachtmann formulierte, seinen Untergang in der Endkrise vorausträumte. Dass Heideggers Philosophie damit Ausdruck und philosophische Vorwegnahme der negativen Aufhebung des Kapitals auf eigener Grundlage ist, begreift Marcuse dann 1934. Er erkennt nach Heideggers Bekenntnis zu Hitler, dass dessen vermeintliche Abstraktion, die die Geschichtlichkeit als die des Volkes ausweist, hier seine Fortschrittlichkeit zeigt, ist doch diese Abstraktion vom Ökonomischen wesentlich Ziel der Volksgemeinschaft, als wie es Marcuse fasste, klassenloser Gesellschaft auf Basis und im Rahmen der bestehenden Klassengesellschaft. Marcuse wie die kritische Theorie insgesamt mussten mit dem Nationalsozialismus nicht nur feststellen, dass die von Marx erhoffte Revolution ausblieb, sondern auch, dass die liberale Phase des Kapitalismus an ihr Ende gekommen, die Aufklärung auf ihrer eigenen herrschaftsförmigen Grundlage in antisemitische Barbarei umgeschlagen ist, also der Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, wie es Adorno nannte, die sich nur in der Beseitigung der Gegenrasse aufrechterhalten konnte. Der Antisemitismus wäre in diesem Sinne eine Verkehrung, eine, wie Rainer Rothamund sagte, Verteidigung der bürgerlichen Verhältnisse gegen qualitativ über sie hinausgehende gesellschaftliche Ansprüche. Marx, der die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgehend von seiner Hoffnung auf die Revolution in ihrem Scheitern als Vorstufe der Befreiung begriff, konnte sich so, wie Anna-Sophie Schönfelder schrieb, nicht vorstellen, dass das Niederhalten von Konflikten, in denen die kapitalistische Gesellschaftsordnung als Ganze in Frage steht, nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft gelingen könnte. Mit dem Nationalsozialismus rückte aber nun genau das, was sich Marx nicht vorstellen musste, die Hypostasierung des Horkheimer der Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands in den Vordergrund. Konnte sich Marcuse mit seiner auf Heidegger abgestellten Revolutionstheorie noch auf falsch interpretierte, aber gegenwärtige Tendenzen beziehen und stellte Heideggers Sein und Zeit also tatsächlich einen, wenn auch zunächst völlig falsch interpretierten Wendepunkt dar, so ist die spätere, angesichts des Nationalsozialismus unternommene Rehabilitierung der Philosophie Hegels und der Versuch Marcuses in seinem Buch Vernunft und Revolution, die Revolutionstheorie unter Rückgriff auf diesen zu formulieren, vom Anfang an anachronistisch. Das räumt Marcuse auch später, insbesondere im 1954 angeführten Nachwort, selber ein. Zitat: Weder die Hegelsche noch die Marxische Idee der Vernunft ist einer Verwirklichung näher gekommen. Weder die Entwicklung des Geistes noch die der Revolution nahm die von der dialektischen Theorie ins Auge gefasste Form an. Jedoch waren die Abweichungen der Struktur immanent, die von dieser Theorie enthüllt worden war. Sie kamen nicht von außen, sie waren nicht unerwartet. Die Idee einer anderen Form von Vernunft und Freiheit erscheint wieder als Utopie, so Marcuse. Eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtig kaum noch radikal zu kritisierenden oder gar zu revolutionierenden Verhältnissen entfaltet Port in seiner Betrachtung der Mörderbande um Charles Manson, den er einen traurigen Avantgarde-Charakter attestiert. Ausgerechnet ihr Kampf gegen das Establishment bringe die gegenwärtige Unmöglichkeit revolutionärer Kritik drastisch zum Ausdruck. Port: Die Indifferenz dieses Kampfes gegen das besondere Objekt, dieses der Gehalt des Begriffs Establishment, macht nur ernst mit der richtigen Erkenntnis, dass der Klassenfeind personell nahezu unidentifizierbar geworden ist, seit selbst das Proletariat zum Komplizen und Teilhaber, zum Juniorpartner seiner Unterdrücker wurde, welche die dritte Welt ausplündern. Damit ist jedoch die klassisch-historisch-materialistische Vorstellung vom Proletariat als jenem Subjekt, das den historischen Auftrag hat, die in der Geschichte materiell angelegte Vernunft zu verwirklichen, am Ende. Zitat: Die Family war also auf der Höhe ihrer Zeit, die wackere Kommunisten immer noch für die gute Alte halten. Dass sich die Rebellion der Family wohl kaum zum Vorbild nehmen lässt, steht dabei außer Frage. Dennoch verdeutlicht Port, dass die Gesellschaft mittlerweile an einen Punkt angelangt ist, an dem überhaupt keine bestimmte Negation der Verhältnisse mehr denkbar ist. Zitat: So sind die Revolutionäre in einer Gesellschaft, in der weder Vernunft noch richtiges Objektiv mehr existieren, ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Angesichts der ausbleibenden revolutionären Einlösbarkeit der Kritik vermag diese bzw. der Materialismus keinen Widerspruch mehr zwischen Begriff und Sache anzugeben, der über sie hinausweisen könnte. Mehr noch, sie kann keinen Widerspruch angeben, der nicht repressiv gelöst wurde oder werden könnte. Die Krise ist damit zwar konstitutiver Bestandteil der Vergesellschaftung, aber deren Lösung anscheinend schon vorentschieden. Der Materialismus kann gegenwärtig kaum mehr festhalten, als dass eine kritische Theorie, die sich der Reflexion auf das Scheitern ihrer selbst als Revolutionstheorie verweigert oder diese gar als ihr äußerlich abspaltet, sich selbst betrügt. Als eine Art fetischistische Antwort auf die Krise der Kritik, die mit der eindimensionalen Gesellschaft verbunden ist, kann die poststrukturalistische oder postmoderne Kritik begriffen werden. Weil nun das Kapital um jede Zukunftsperspektive beraubt zum endlosen Ende wird, zerfällt auch die geschichtliche Bedeutung, die das Kapital als Vorstufe zum Verein freier Menschen gehabt haben könnte und mit ihr die Bedeutung von Geschichte überhaupt. Die Entqualifizierung der Geschichte ermöglicht, dass Semiotik und Strukturalismus in der Gesellschaftstheorie an Bedeutung gewinnen. Wird die Gesellschaft nicht mehr als Verkörperung von sich entfaltender Freiheit in falscher Gestalt begriffen, die durch revolutionäre Aufhebung der Gesetze der politischen Ökonomie zu verwirklichen ist, wird sie zum ahistorischen Funktionszusammenhang, zu einer Totalität, die sich nicht mehr als solche begreifen lässt. In Begriffen der Moderne wäre diese damit selbst an ihr Ende gekommen, ohne dass sie im modernen emphatischen Sinne überschritten worden ist. Der unter Begriffen der Moderne als Nullpunkt der Revolution zu verstehende Zustand eines eben endlosen Endes wird der Postmoderne jedoch ausgerechnet zum Ausgangspunkt der nun nicht mehr modern gedachten Befreiung. Für die Postmoderne sind es damit genau die letzten Überbleibsel der Moderne, dessen Fortwesen und damit auch uneingelöstes Versprechen, die zum Problem werden. Zitat Derrida: Ob sie es wollen und wissen oder nicht, alle Menschen auf der ganzen Erde sind heute im gewissen Maß die Erben Marx und des Marxismus. Derridas Formulierung, die jeden Menschen in die Erbschaft von Marx oder des Marxismus stellt, öffnet einen Zugang zu eben jener Frage, was ist die Postmoderne und worauf reagiert sie? Denn die von Marx formulierte immanente Kritik der Moderne ist, davon zeugen auch insbesondere direktere Auseinandersetzungen mit Marx am Anfang der postmodernen Theoriebildung, in eine Krise geraten, die im Falle der Postmoderne zur Abkehr von modernen Befreiungsvorstellungen führt, ohne dass diese einfach hinter sich gelassen werden könnten. Entsprechend liest man bei Baudrillard, der in fetischisierender Weise Ports These vom Verlust des Gebrauchswerts sogar teilt, von der strukturalen Revolution des Wertgesetzes. Also, Zitat: Ende der Arbeit, Ende der Produktion, Ende der politischen Ökonomie, Ende der Dialektik zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, die allein die gesellschaftliche Akkumulation und Produktion ermöglichte. Es ist nicht die Revolution, die all dem ein Ende bereitet, es ist das Kapital selbst. Arbeit und Produktion im klassischen Sinne finden also nicht mehr statt. Stattdessen herrscht, so Baudrillard, der Aufschub des Todes. Zitat: Alles wird unentscheidbar. Das ist die charakteristische Wirkung der Herrschaft des Codes, die auf dem Prinzip der Neutralisierung und der Indifferenz beruht. Damit ist die moderne Befreiungsperspektive getroffen. Zitat: Die strukturale Revolution des Werts vernichtet die Grundlagen der Revolution. Der Verlust der Referenziale trifft zuerst die revolutionären Referenziale tödlich. Auch das geistige Äquivalent des Goldstandards, das Subjekt, so Baudrillard, verliert sich in dieser immanenten Revolution. Neben den vielen Beschwörungen vergangener Kategorien, die diese Transformation nur überdecken, erblickt Baudrillard ausgerechnet in einer Parole des Mai 68 das Aufgreifen dieses fundamental Neuen. Zitat: Wir alle sind deutsche Juden, denn in einer Gesellschaft, die offene Gefängnisse erfindet, gibt es nur noch Gefangene. In einer Gesellschaft, die beabsichtigt, den Tod abzuschaffen, gibt es nur noch Überlebende, so seine These. Die noch bei Marx als Bedingung der Befreiung gedachte reelle Subsumption unter das Kapital wird nun als einzige Repression erfahren, als Ausweitung der nicht aufzuhebenden Entfremdung. Zitat Baudrillard: Die Einsperrung ist ein Mikromodell, das sich in der Folge verallgemeinern und als Industriesystem auf die gesamte Gesellschaft ausdehnen wird, die im Zeichen der Arbeit, der produktivistischen Zwecksetzung zum Konzentrationslager, zum Gefangenen- und Straflager geworden ist. Die Verdinglichung, die Baudrillard auch im Sieg des sich universalisierenden Gesellschaftlichen in der Verkettung von Vernunft und Gesetzgebung erkennen möchte, kann er nur einen scheinbar nicht verdinglichten Rest entgegensetzen, den Tod bzw. den Selbstmord. Wie Stefan Breuer aber richtig gesehen hat, handelt es sich bei Baudrillards Todesrevolte um einen verzweifelten Humanismus, der die Herabsetzung des Menschen zur Umwelt des Systems nicht hinnehmen will und deshalb das letzte Humanum mobilisiert, das vom System noch nicht völlig integriert ist, den Tod. Bei aller Nähe zu Heidegger möchte sich Baudrillard jedoch von seinem Sein zum Tode, das er als tragische Neubelebung des Subjekts missversteht, distanzieren. Das Missverständnis, Heidegger als Existenzialisten zu begreifen, der dem an Alltagssorgen verlorenen Subjekt durch die Besinnung auf den Tod wieder die Freiheit zur Handlung gibt, begeht Giorgio Agamben nicht. Im Gegenteil, Agamben denkt die Prämissen und verschiedenen Ausprägungen des Poststrukturalismus in konsequenter Weise weiter und legt zum einen den oftmals hintergründigen Heideggerianismus frei, den er zugleich immer mehr von den Missverständnissen seiner postmodernen, das heißt entschärften Rezeption befreit. Angesichts der von ihm festgestellten Erfahrungsarmut der Linken und der vermeintlichen Unmöglichkeit, die Widersprüche in der Gesellschaft über diese hinausweisen zu begreifen, wird ihm, wie schon Baudrillard, die Gesellschaft zum KZ, in dem in einer Art Ausnahmezustand aller Begriffe in einer Zone der Ununterscheidbarkeit verortet sind. Ich komme noch zu einem längeren Zitat. Man sagt, dass die Überlebenden, die aus den Lagern zurückkehrten und zurückkehren, nichts zu erzählen hatten und dass je authentischer ihr Zeugnis war, sie umso weniger versuchten, das Erlebte mitzuteilen. Es ist, als ob sie selbst als erste Zweifel angefallen hätte an der Wirklichkeit dessen, was ihnen zugestoßen war. Ob sie nicht vielleicht doch einen Albtraum für ein reales Ereignis gehalten hätten. Sie wussten und wissen, dass sie in Auschwitz und Omaska weder zu mehr Weisheit noch zu tieferen Einsichten gekommen waren. Im Gegenteil, sie waren entblößt, entleert, orientierungslos herausgekommen. Und jetzt schließt er: Mit gebührender Einschränkung gesagt, gilt dieses Gefühl des Argwohns gegenüber dem eigenen Zeugnis in gewisser Weise auch für uns. Es scheint, als ob nichts von dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, uns zu sprechen ermächtigt. Agambens Philosophie spitzt die Krise der Erfahrung, die Auswegslosigkeit von Protest und Kritik so weit zu, dass sie die Gegenwart nur noch als Lager begreifen kann. Agamben denkt damit vom äußersten Punkt der Verdinglichung und der Erfahrungslosigkeit aus. Zitat: Es ist, als sei alles, was wir in diesen Jahren erfahren haben, in eine Zone opaker Indifferenz geraten, wo alles durcheinander gerät und sich dem Verständnis verschließt. Und genau in dieser Indifferenz eröffnet sich für Agamben die Parallele zum Lager. So wie im Lager öffentliche und private Ereignisse politisches Leben und biologisches Leben streng ununterscheidbar werden, gelte dies auch für die Gegenwart. Zitat: Sind der Brustkrebs der Diva oder der Tod Ayrton Sennas öffentliche oder private Ereignisse und wie den Körper des Pornostars berühren, an dem kein Zentimeter nicht öffentlich ist? Und doch, von dieser Zone der Indifferenz, in der die menschlichen Erfahrungen verschleudert werden, müssen wir heute ausgehen. Und wenn wir diese Zone opaker Ununterscheidbarkeit als Lager bezeichnen, so ist es eben das Lager, bei dem wir nun noch einmal beginnen müssen. Wenn Agamben damit das Lager als die versteckte Matrix, als den Nomos des politischen Raumes begreift, in dem wir immer noch leben, ist genau dies die Ausgangssituation, aus der ein Ausweg sucht. Die nicht glückende Vermittlung von Allgemeinem und Besonderen wird für Agamben zu der westlichen Politik wie auch dem abendländischen Denken eingeschriebenen fatalen Logik, die eben die Welt der Lager produziert. Die Integration in ein politisches System fasst Agamben genauso wie die Subsumption unter Allgemeinbegriffe in Rückgriff auf Carl Schmitt als Ausnahmezustand, als originäre Struktur, in der sich das Gesetz auf das Leben bezieht und es durch die eigene Aufhebung in sich einschließt. Diese Logik werde notwendig zur Regel und das nackte Leben sei inzwischen überall die vorherrschende Lebensform. Entsprechend ist auch das Lager die Matrix der Politik und wir sind alle, wie es Agamben sagt, virtuell hominis sacri, also Menschen, die getötet, aber nicht geopfert werden können. Den Ausweg aus dieser Situation erblickt Agamben jedoch genau in der von ihm beschriebenen Indifferenz im KZ, genauer in der Figur des Homo Sacers, des Muselmanns, der im Lager so zugerichtet wurde, dass er zwischen dem Biss der Kälte und der Grausamkeit der SS nicht mehr unterscheiden könne. Dieser bewege sich damit in einer Zone der absoluten Ununterscheidbarkeit von Faktum und Recht, Leben und Norm, Natur und Politik. Zitat: Gerade deswegen scheint der Aufseher ihm gegenüber bisweilen plötzlich machtlos zu sein, wie wenn er für einen Augenblick zweifeln würde, ob das Verhalten des Muselmanns, der nicht zwischen Kälte und Befehl unterscheidet, nicht eine unerhörte Form des Widerstands sei. Agamben erklärt damit aber kaum den Muselmann zum revolutionären Subjekt, zum neuen Verdammten dieser Erde, sondern bebildet nur seine auf Heidegger abgestellte Rebellion. Anders als bei Baudrillard soll nicht der Tod als anfänglich ausgeschlossenes das System aus den Angeln heben, sondern soll die von der Souveränität selbst hergestellte Ununterscheidbarkeit von Leben und Tod am Ende eben dieser ihrer Grundlage nehmen oder anders. Erst mit der völligen Entleerung aller Begriffe, mit der völligen Entfremdung, scheint am Ende der Moderne deren wahres Ende auf. Zitat: Die heutige Politik ist das verheerende Experimentum linguae, das auf dem ganzen Planeten Traditionen und Bekenntnisse, Ideologien und Religionen, Identitäten und Gemeinschaften zerstückt und entleert. Was in den Begriffen Heideggers eine Folge des modernen Weltbezugs, des Gestells, also der Technik ist, wird in postmoderner Übersetzung Folge des Dispositivs, wie es heißt. Wie schon bei Heidegger soll aber die durch das Gestell verursachte Entfremdung nicht durch eine Flucht zurück in die Vormoderne kuriert werden, sondern durch Offenheit gegenüber dem Ereignis der Weg zum anderen Anfang freigelegt werden. Das postmoderne Denken des Ereignisses Heideggers unterscheidet sich jedoch diametral von einer materialistischen Kritik, die wie etwa bei Walter Benjamin darum weiß, dass es nicht mehr möglich ist, dass sich die befreite Gesellschaft dialektisch aus den Verhältnissen entwickelt. Sein Messianismus hält trotz aller Verstelltheit messianisch und in Solidarität mit den verschenkten Gelegenheiten an der Befreiung und am Bruch mit den Verhältnissen, das heißt am wirklichen Ausnahmezustand, fest. Benjamins Hoffnung auf einen wirklichen Ausnahmezustand wurde jedoch in der Postmoderne, gerade auch in der italienischen Rezeption, mit dem Ereignisdenken identisch gesetzt bzw. mit Heidegger überschrieben. Heideggers Philosophie, deren Begriffe von Geschichtlichkeit gerade keine der Geschichte innewohnende Logik oder Vernunft unterstellte, scheint gerade der bewusstlose Ausdruck der vernunftlos gewordenen und damit entqualifizierten Geschichte zu sein, mit dem noch jene Erinnerung an die einst bestehende Möglichkeit ihrer Verwirklichung getilgt werden muss. Entsprechend schreibt Derrida, Zitat, was als Ereignis eintritt, kann nur da eintreten, wo es unmöglich ist. Wenn es möglich oder vorhersehbar wäre, könnte es nicht eintreten. Und weiter, wenn ich will, was ich nicht kann, dann muss dieses Wollen von allem entblößt sein, womit die Tradition es gewöhnlich bekleidet. Es ist die den Verhältnissen korrespondierende Auflösung eben jener Tradition der Metaphysik, die für alles frei mache. Wieder Agamben, nur die es schaffen werden, es bis zum Letzten zu vollenden, ohne dabei zuzulassen, dass im Spektakel das Offenbarende im Nichts, das es offenbart, verhüllt bleibt. Allein diese werden, indem sie die Sprache selbst zur Sprache bringen, die ersten Bürger einer Gemeinschaft ohne Grundvoraussetzungen und ohne Staat sein. In verschiedenen Weisen geht es um die von allem Inhalt, von jeglicher Bestimmung befreiten Formen, um die entleerte, zu rein mitteilbar gewordene Sprache oder um die anarchische Geschichtlichkeit als solche, um das jeder äußerlichen Entscheidung sich entziehende Dasein Heideggers. Diese Befreiung als subjektive Entsubjektivierung, wie es Rainer Rothermund nannte, kann jedoch nur in der Überwindung der Metaphysik, in der Dekonstruktion oder Destruktion aller Erinnerung an die Versprechen der Moderne und Residuen ihrer materiellen Basis gefunden werden. Damit sucht der politische Existenzialismus erneut die Aufhebung der Entfremdung genau in der Entfremdung, in jenem Punkt, wo Entfremdung als solche weder kritisierbar noch wahrnehmbar ist. Ich komme zum Schluss. War materialistische Kritik einmal der historisch noch halbwegs berechtigte Versuch, die Verhältnisse nicht von außen mit Utopien zu konfrontieren, sondern den Kritikmaßstab aus der Transzendenz der Verhältnisse selbst zu entfalten, ist die Postmoderne gerade der Protest gegen die Verhältnisse im Zustand von deren Transzendenzlosigkeit. Die Postmoderne will sich eben dort dem begrifflichen Denken und der Vernunft entziehen, wo diese durch die reale Bewegung der Verhältnisse nahezu Gegenstands geworden und damit anachronistisch geworden sind. Eben dadurch ist sie auf der Höhe der Zeit wie einst der marxische Materialismus. Sie ist die den Verhältnissen adäquate Philosophie, da sie die Vernunftlosigkeit der Zeit in Worte fasst. Worte, die ebenso leer sind wie diese Zeit selbst. Wo es daher gerade gelten würde, am Anachronismus der materialistischen Kritik, so wenig das auch ist, erinnern festzuhalten, opfert die Postmoderne die Geschichte dem endlosen Ende der Gegenwart und sieht darin auch noch die eigentliche Befreiung. Dankeschön.